1941 war für uns ein schweres Jahr. Alle Deutsche von die Wolga mussten nach Sibirien fort. Alle Deutsche von die Wolga mussten nach Sibirien fort. Alles mussten wir verlassen, Haus und Haus und Vieh und Land, Felder, Felder und die Kirchen, dort wo unsere Wiege stand, Felder, Felder und die Kirchen.